FM4 Dance. Unlimited. Keine Worte, nur Beats für den Jahresausklang in diesem Set hier. Zu hören Posthuman, Papercraft, DXNBY, DJ Birdie, Jaxopolis, PJ Bridger, DJ Bigger G, Another One, Ashy, Soundstream, Moodtrax, Arma und Brilliant. Und zu Beginn nur jetzt der Hinweis. Schaut mal, wie die Hi-Hats jetzt reinkommen und wie die Snare droppt. Boom. Thank you. I'm not afraid. I'm not gonna do that. come on. Come on. the sound of trance music. This is the sound of trance music. Wake up, wake up, wake up.

Bye. Das war's mit dem Schleimhaus. Thanks for listening and dancing, sagt euch DJ Functionist. Und beware, is coming up next. Bis gleich.